Die Andacht beim Wäschefalten. Hausarbeit, besonders wenn sie einfach und repetitiv ist, führt leicht in meditative Zustände. Dabei ist Mann-Frau nicht mit den Gedanken woanders, wie mir als Kind immer unterstellt wurde, sondern ganz nah bei Hemden und Hosen, Tüchern und Strümpfen. Es ist heilsam und beruhigend, alles glatt zu streichen, Stück für Stück aufeinander zu schichten, im Schrank zu versorgen. Ich trage fast nur noch schwarze Sachen. Nach Esthers Tod war mir die Lust an Farben vergangen. Ich habe verstanden, was es heißt, Trauer zu tragen. Nach dem einen Trauerjahr, dass es erfahrungsgemäß mindestens braucht, war ich an Schwarz gewöhnt. Allenfalls von einem Halstuch oder einem T-Shirt unter dem schwarzen Pullover darf etwas Rot oder Violett, seltener Blau, hervorblitzen. Alle farbigen Kleider, bunt bestickten Jacken, geblümten Hosen, sind kuriose Gespenster aus der Vergangenheit, hängen unberührt auf der Stange, Zeugen einer Zeit, in der meine Welt noch in Ordnung war.